Ein deutsches Märchen. Das magische Kätzchen. Es war einmal in einem glücklichen Königreich, wo eine Königin, ein König und ihre bezaubernde kleine Babyprinzessin Lea lebten. Sie war das verspielteste und liebenswerteste kleine Baby aller Zeiten. Eines Tages war die Königin mit Lea und ihren Begleitern im Park. Plötzlich fiel aus den Büschen eine riesige und kubische Gingerkatze heraus. Das Fell der Katze war mit Blättern und Schmutz übersät und sie hatte Schmerzen. Was? Oh, eine Katze. Oh, schau, diese Katze ist so schmutzig. Geh weg, kusch, husch. Die arme Katze fühlte sich sehr traurig und drehte sich um und wollte weggehen. Doch plötzlich fing Baby Lea an zu weinen. Oh je. Scheint so, Lea mag die Katze. Behalten wir sie. Sie kann ihr Haustier sein. So wurde die Katze in den Palast gebracht. Dort wuschen und reinigten die Dienstmädchen sie gründlich. Sie behandelten ihre Pfote gut und banden ihr schließlich ein riesiges, hübsches Band um den Hals. Oh, sie sieht einfach bezaubernd aus. Lea wird sie mögen. Lea, schau das hübsche Kätzchen. Lea liebte die Katze so sehr, dass sie nicht schlafen konnte, ohne dass sie bei ihr war. Sie weinte so lange, bis die Katze zu ihr kam. Sie waren unzertrennlich und wollten immer zusammen sein. Meine Süße, ist es nicht erstaunlich, wie stark Ihre Bindung ist? Ja, in der Tat. Ich hoffe, dass diese Verbindung noch lange besteht. Diese Katze macht Lea sehr, sehr glücklich. Ja. In dieser Nacht, als alle schliefen, wachte die Katze auf und schüttelte ihre Verbände ab. Miau. Oh, alles geheilt. Meine Verletzung ist endlich verheilt. Ich sollte aus diesem Palast verschwinden. Meine süße Prinzessin schläft noch. Danke für deine Freundlichkeit, die ich nie vergessen werde. Am nächsten Morgen gab es eine große Suche nach der Katze. Die Diener, Reinigungskräfte, Köche, alle im Palast suchten sie überall. Hey Kitty, wo bist du? Wo ist diese dumme Katze bloß hin? Hast du sie gefunden, Liebling? Ja, hier, siehst du? Das ist ein Plüschtier. Ist das nicht das Gleiche? Oh. Nach einer Weile wurde die Katze vergessen. Viele Jahre vergingen und Prinzessin Lea wuchs zu einer fröhlichen und extrem schönen jungen Frau heran. Sie liebte es, lange Spaziergänge im Wald zu machen, um die hübschen Blumen zu betrachten und mit den kleinen Vögeln zu singen. So ein schöner Tag. Findest du nicht auch? Nun ja, Prinzessin. Es ist wunderschön. Oh ja, einfach schön. Schlaf, schlaf, schlafe sanft. Schließe deine Augen, schlafe fest. Und damit fielen die beiden müden Begleiter in einen tiefen Schlaf. Lea war sehr glücklich, denn jetzt konnte sie hingehen, wohin sie wollte. Ah, Freiheit. Mal sehen, was ich finde, wenn ich ein wenig weitergehe. Und als sie weiterging, begann sie glücklich zu singen. Ihre Stimme war sanft und süß und zog alle Singvögel an. Aber es zog auch einen sehr gemeinen Riesenorger an, der in diesem Wald lebte. Was für ein hübsches Geräusch. Und von so einer hübschen Dame. Ho, ho, ho, ho. Ich glaube, ich will sie für mich allein. La, la, la, la. Ah, oh, lass mich los. Oh, ha, ha, ha. Du kommst mit zu mir nach Haus und wirst meine Frau sein. Nein, nein, hilf mir, bitte. Aber niemand hörte ihre Schreie, da sie zu weit weggegangen war und ihre Begleiter fest eingeschlafen waren. Der gemeine Riesenorger nahm sie mit in seine dunkle Höhle. Sie fing an zu weinen. Jetzt gehörst du mir. Hör auf, so schrecklich zu weinen. Ich will nichts von diesem schrecklichen Geräusch hören. Du musst ab jetzt jeden Tag für mich singen. Und jetzt sing! Und die arme Lea fing an, unter Tränen zu singen, denn es gab nichts, was sie tun konnte. La, la, la. Am Abend war der Orger durstig und schickte Lea hinaus, um Wasser aus dem Bach zu holen. Geh und nimm diesen Eimer mit und denk nicht einmal daran, wegzulaufen. Wenn du das tust, werde ich dich verfolgen, bis ich dich finde. Verstanden? Die arme Lea ging zum Bach. Als sie dort ankam, sah sie eine Katze auf dem Felsen schlafen. Es war die gleiche Katze, mit der sie als Baby gespielt hatte, aber sie erinnerte sich nicht mehr daran. Oh, wie süß. Hier, hier, Kätzchen, komm zu mir. Lea streckte ihre Hand aus, um sie zu berühren, doch sie verschwand in die Büsche. Oh je, ich schätze, es ist nicht mein Glückstag. Hm? Was? Oh, du kommst zurück. Hier, komm her. Hübsches Kätzchen, wie schön du bist. Willst du mein Freund sein? Ich habe hier keine Freunde und der gemeine Orger hat mich entführt, um seine Braut zu werden. Ich kann nicht weglaufen, sonst wird er mich verfolgen. Ach, ich wünschte, du könntest mich retten. Würdest du das tun? Und als sie das sagte, verwandelte sich das kleine Kätzchen in einen hübschen jungen Mann mit leuchtenden roten Haaren. Aber etwas war seltsam an ihm. Er hatte Katzenohren auf dem Kopf und einen Schwanz, der hinter ihm herumwedelte. Oh? Oh? Wer bist du? Wer? Bitte, hab keine Angst. Ich bin Prinz Radley aus dem benachbarten Königreich. Als ich jung war, war ich ein sehr gemeines Kind. Und so war ich verflucht, ein Katzengeist in diesem Wald zu sein. Aber es muss einen Weg geben, diesen Fluch zu brechen. Nun, da ist ein Weg. Ich muss für jemanden eine große freundliche Tat tun. Und keiner darf es wissen. Nur dann werde ich zu meinem eigenen Selbst zurückkehren. Eine gute Tat? Das klingt sehr nach... Prinzessin! Wo bist du hingegangen? Ich sterbe vor Durst und du bist verschwunden. Oh nein, ich muss los. Bis bald. Warte, Lea. Oh nein. Was? Moment, woher kennst du meinen Namen? Aber Radley hatte sich bereits in den Büschen versteckt. Am nächsten Nachmittag, als Lea versuchte, für den Orger zu kochen, sprang Radley ans Fenster. Oh, hallo Katze, ich meine Radley. Hi, was machst du da? Och nichts, ich versuche etwas Gutes für dieses riesige Monster zu tun. Würden Erdbeeren in einer Suppe gut schmecken? Oh, Erdbeersuppe? Ja. Sicher? Großartig, ich werde gehen und welche holen. Ich liebe Erdbeeren. Und als Lea auf die Suche nach Erdbeeren ging, sah Radley die Flasche scharfer Peperoni vor sich. Ich frage mich, ob ich einfach... Ups! Oh, naja. Ich habe Erdbeeren. Nun, jetzt lass uns alles zusammenmischen. Diese Suppe wird lecker sein, oder? Oh ja, absolut super. Ganz bestimmt. Ich muss mal irgendwo hingehen. Triff mich am Bach, wenn du hier fertig bist, okay? Und damit sprang er aus dem Fenster. Prinzessin, wo ist meine Suppe? Wenn du sie jetzt nicht bringst, esse ich dich als mein königliches Mittagessen. Hier ist deine Suppe. Ich habe versucht, etwas Schönes für dich zu kochen. Sie mag ein wenig süß sein. Der Orger schnaubte danach und steckte sich einen ganzen Löffel Suppe in den Mund. Plötzlich stand er unter Schock, da die Suppe überhaupt nicht süß war. Wenn überhaupt, fühlte es sich an, als hätte er ein Feuer im Mund. Oh, heiß, heiß! Was hast du in diese Suppe getan? Wasser, Wasser! Der Auger lief aus der Höhle in Richtung Fluss. Rädli wartete bereits auf ihn. Er hatte seinen Schwanz länger gemacht und hatte ihn an einen Baum gebunden. Wasser, Wasser! Hier kommt er! Sofort! Rädli verlängerte seinen magischen Schwanz, band ihn an den Bäumen fest und als der Orga angerannt kam, stolperte er über den Schwanz und fiel direkt in den Fluss. Er wurde von der starken Strömung weggespült und wurde nie wieder gesehen. Oh, was? Was ist passiert? Ich habe den gemeinen Orga für dich erledigt. Du bist jetzt frei zu gehen. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Oh, danke, Rädli. Oh, die ganze Sache war so unheimlich. Ich wünschte, das wäre nie passiert. Rädli tat der armen Prinzessin sehr leid, also legte er seine Hand auf ihren Kopf und streichelte sie vorsichtig. Ich werde diesen Wunsch erfüllen. Du wirst dich an nichts mehr erinnern, was mit dem Ogger passiert ist. Hab keine Angst und schlaf gut, meine süße Lea. Rädli, was machst du? Leas Augen fühlten sich schwer an und sie schlief bald ein. Rädli hob sie auf und brachte sie zum Palast. Als er dort ankam, stand er unter ihrem Fenster und sah nach oben. Das wird ein langer Weg werden. Halt dich fest, Lea. Rädli ließ seinen Schwanz wachsen, bis er das Fenster der Prinzessin erreichte. Er band ihn fest und zog sie beide sicher hoch. Oben angekommen, brachte er sie in ihr warmes Bett. Schlaf gut, Prinzessin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wieder unten angekommen, begann Rädli plötzlich zu leuchten. Und die Katzenohren und der Schwanz verschwanden von seinem Körper. Da Rädli Prinzessin Lea vor dem Orger gerettet hat und ihre Erinnerung entfernt hatte, war sein Fluch nun gebrochen. Ich bin wieder ein normaler Mensch. Ich bin frei. Oh, juhu! Und er ging glücklich in sein Königreich zurück. Am nächsten Morgen, als die Prinzessin erwachte, stürmte der König und die Königin in den Raum. Meine Tochter, wo bist du gewesen? Lea, oh Lea, alles in Ordnung? Aber Lea konnte sich an nichts erinnern. Sie war schockiert, als sie sah, wie besorgt ihre Eltern neben ihr standen. Was ist denn los? Warum seid ihr so besorgt? Ich hatte einen seltsamen Traum. Von einer Katze und einem Orger und einem sehr attraktiven Mann. Ich frage mich, wer er war. Im Laufe der Tage bemerkte der König und die Königin, dass ihre Tochter nicht ihr gewöhnliches Selbst war. Sie schien noch immer in einem Traum zu sein. Ich scheine etwas sehr Wichtiges vergessen zu haben. Aber ich weiß nicht, was es ist. Unsere arme Tochter scheint überhaupt nicht mehr glücklich zu sein. Was denkst du, was sollten wir tun? Das Einzige, was sie noch nicht erlebt hat, ist die Ehe. Oh, gute Idee. So könnte sie in der Lage sein, mit jemandem glücklich zu werden, den sie liebt. So kamen bald Prinzen, viele Königreiche, um sie kennenzulernen. Lea sah sie alle, mochte aber keinen von ihnen. Bis Rädli kam, um sie zu begrüßen. Als er lächelte und sich verbeugte, war Lea sehr überrascht. Du? Du bist der Prinz aus meinem Traum. Ich fühle mich geschmeichelt, Eure Hoheit. Bedeutet das, dass du mich heiraten willst? Nur, wenn du mir sagen kannst, was ich am liebsten esse, dann werde ich dich heiraten. Oh, lass mich raten. Sind es Erdbeeren? Woher weißt du das? Einfach nur so. Und bald waren sie verheiratet und lebten glücklich zusammen. Lea liebte Rädli vom ganzen Herzen. Sie hatten auch ein kleines Kätzchen adoptiert. Und was Rädli betraf, so hat er ihr nie von der Vergangenheit erzählt. Denn manchmal ist es besser, die Dinge für sich zu behalten.